Irena Wesalter erhält die Goethe-Medaille für ihre hervorragenden Verdienste um die deutsche Sprache im Ausland und die Förderung der internationalen Kulturbeziehungen. Weimar, 28. August 2012. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Das Motto meiner kurzen Rede sind die Worte von Georg Büchner Zweizig. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Ein zweifaches Erbe. Irena Wesalter und ihre Mütter. Feature von Meinhard Stark. Meine Mutter saß am Fenster und da hat sie mir, erst viel später habe ich verstanden, was sie mir gesagt hat, aber es ist in meinem Gedächtnis geblieben, es hat auch mein Leben geprägt. Sie hat mir gesagt, ich soll immer leben nach meinen Möglichkeiten. Das Zweite, was sie mir gesagt hat, ich soll immer mit der Wahrheit leben, nicht lügen. Und das Dritte, was sie mir gesagt hat, ich soll nie Rache nehmen. Und das ist für mich sehr wichtig, was meine Mutter gesagt hat. Ihre Gebote sind sehr wichtig für mich. Heilig. Überhaupt kann ich über meine Mutter nicht viel sprechen. Es tut mir sehr weh, bis jetzt. Seit ich sie kenne, geht mir Irena Wesalter und die Geschichte ihrer beiden Mütter nicht aus dem Sinn. Sophia Wesiene, der Jüdin, die sie gebar, und Stefania Ladigiene, der Christin, die Irena rettete. Das war 1941, da hatte Stefania schon 6 Kinder. Und dann am Abend, als alle schlafen gingen, hat sie die Kinder geküsst und sie hat immer so ein kleines Kreuz auf die Stirn. Und sie kam auch mir Gute Nacht zu sagen und hat mich geküsst und da habe ich schrecklich angefangen zu weinen. Und dann sagt sie, warum weinst du? Und da, ich wirklich, man wurde so gejagt, man wurde so gehasst. Ich konnte ihn überhaupt nicht verstehen und ich sagte ihr, war es ihnen nicht eklig, eine Jüdin zu küssen? Und dann hat sie angefangen zu weinen. Dann haben wir bis 4 Uhr morgens gesprochen. Von dieser Nacht ist sie meine Mutter geworden und ich ihre Tochter. Im Sommer 2012 mache ich mich nach Litauen auf, um Irenas Geschichte zu folgen. Mir ist klar, es ist nicht einfach die Geschichte einer Rettung. Es ist die Geschichte eines Volkes, das sich selbst gerettet hat. Vitane Muschik, eine Litauerin, die in Berlin als Übersetzerin und Kulturmanagerin arbeitet, begleitet mich. Sie ist mit Irena seit Jahren eng befreundet und die Reise in die Vergangenheit empfindet sie als ebenso wichtig wie ich. 1990, als das alles dann offen wurde und man durfte über alles reden, dann alles erfahren. Und ich ganz genau erinnere mich an dieses Gefühl der Überforderung. So, ich kann das alles nicht verstehen. Immer diese Veränderung und hin und zurück und her. Erstmal die Russen und dann die Deutschen und dann wieder die Russen. Und was passierte dann in dieser Zeit und ganz genau und teilweise, wo Monate eine Rolle spielte. Und ich kann mich nur erinnern, dass es war so, ich versuchte es zu begreifen und zu sortieren. Wir fahren mit Irena durch Kaunas. Hier, in der Hauptstadt des unabhängigen Litauen, kam sie 1928 zur Welt. Das ist unser Haus. Ich habe hier gewohnt vom Jahre 1936. Oder 35, weiß nicht mehr genau, bis 1939. Und ich erinnere mich so sehr an diese Bäume, weil sie so geschaukelt haben nachts. Und einmal waren meine Eltern nicht zu Hause, sind irgendwo weggegangen. Und ich habe solche Angst gehabt, weil diese Bäume, die waren schon auch ganz hoch. Und sie haben geschaukelt und es war mir sehr schrecklich. Irena wuchs in einer gut situierten, toleranten und gesellschaftlich integrierten Familie auf. Auf ihrer Schule lernte sie nicht nur Jiddisch, sondern auch perfekt Litauisch und andere Sprachen. Sie war traurig, als sich ihre Eltern trennten. Da war sie 10. Ich habe meinen Vater vergöttert. Er hat mich so sehr interessant erzogen. Zum Beispiel Er wollte, dass ich alles verstehe, hat mich nie geschlagen, hat mich auch nicht beschimpft, aber er hat immer versucht, mir zu erklären. Meine Mutter, von ihr habe ich sehr vieles mitbekommen. Sie hat mein Leben geprägt. Die Humanität vielleicht, die Liebe zu anderen Menschen, die Achtung. Für mich war sehr klar, wenn irgendjemand jetzt mich fragte, woher du kommst, ich habe nie geantwortet, ich komme aus Sowjetunion. Ich habe immer gesagt, ich komme aus Litauen. Vitane wurde 1972 in Vilnius geboren, wuchs also in der litauischen sozialistischen Sowjetrepublik auf. Als Großstadtkind verbrachte sie ihre Sommer meist auf dem Lande. Sie wanderte durch die Wälder, unternahm Paddeltouren und engagierte sich in der Folklorebewegung. Ein Wunsch war das Authentische, und das war so sehr, sehr wichtig, dieses Wort, das Authentische, zum Beispiel in die Dörfer gehen, alte Lieder sammeln in den Dörfern, die Bewohner, Bewohnerinnen und andere Menschen zu fragen, das aufzeichnen, um später zu archivieren und zu publizieren, damit es nicht verschwindet. Wir kommen auf Irenas Kindheit zu sprechen. Ich frage Sie, wie Sie die Atmosphäre in Litauen Ende der 30er Jahre empfand. Natürlich gab es Antisemitismus, das kann man nicht verneinen. Und es war immer für mich das Schrecken von dem Hitler-Deutschland. Das war wirklich schrecklich. Und dann kamen die Polen aus Polen, als der Krieg begann, und Juden natürlich. Im Juni 1940 besetzten sowjetische Truppen gemäß dem Hitler-Stalin-Pakt das unabhängige Litauen. Über 20.000 Personen wurden inhaftiert, ermordet oder nach Sibirien deportiert. Am 14. Juni 1941 rollten Dutzende Güterzüge mit tausenden Litauern, darunter Frauen, Kinder und ganze Familien, nach Osten. 10 Tage danach okkupierten motorisierte Einheiten der deutschen Wehrmacht Kaunas. Zur selben Zeit machten litauische Uniformierte, die ein weißes Band am linken Oberarm trugen, Jagd auf Juden. Wir hatten Angst vor den Weißbändern, mehr als vor den Deutschen. Denn die Deutschen wussten nicht, wer Jude ist, wer nicht. Und die konnten es erkennen. Wir stehen vor einem Krankenhaus in Kaunas. Hier lag Irenas Mutter nach einer Operation. Auch hier suchten die Weißbänder nach Juden. Der Arzt konnte die erste Festnahme noch verhindern, eine zweite nicht. Er fuhr die 13-Jährige, die wie jeden Tag ihre Mutter besuchen wollte. Hat mich nicht mehr hereingelassen und jemand sagte mir, dass man sie am Sonntag noch auf diesem Balkon gesehen hat. Das war das Letzte. Aber ich bin hier immer herumgegangen und ich habe hier spaziert und habe immer geguckt und ich habe meine Mutter nie wieder gesehen. Meine Mutter ist wahrscheinlich im 7. Fort umgebracht worden. Rings um Kaunas wurden Ende des 19. Jahrhunderts 9 militärische Befestigungsanlagen, sogenannte Forts, errichtet. Die Nazis funktionierten sie in Mordstätten um. Wir sind auf dem Weg zum 9., dem größten Fort, dort, wo sich heute eine Gedenkstätte und ein Museum befinden. Und hier, diese Straße entlang, sind sie alle gegangen. Und hier hat Antanas Macanavičius gelebt, ein ganz wunderbarer Mann. Und er hat das gesehen, wie die Leute gejagt wurden zu dem 9. Fort. Und er hat das Schießen gehört und da konnte er nicht gleichgültig bleiben. Und er hat Juden gerettet, auch den Mann von Violetta, meinen Cousin Aleka Stromas. Das ist so eine Todesstraße. Und er wohnte hier auf dem Berg. Ich konnte das einfach nicht mehr zusehen. Irena fühlt sich nicht in der Lage, den Todesort zu betreten. Sie bleibt in Gedanken versunken beim Auto zurück. Vitane begleitet mich zum Vor. Hierhin trieben die Nazis und ihre litauischen Helfer ihre Opfer, sperrten sie auf 2 Stockwerken in riesige Massenzellen und ließen sie auf die Erschießung warten. Hier sind die Zellen. Die riechen auch so nach Feuchtigkeit und es ist sehr kalt hier. Und wenn man eingeht, Eingangstor mit einem Wachposten und mit Gitter. Aus den Zellen trieb man die Menschen zu einem Hang circa 200 Meter vom Fort entfernt und erschoss sie dort. Auf einem Gedenkstein steht, hier töteten die Nazis und ihre Helfer 30.000 Juden aus Litauen und anderen europäischen Ländern. Einige Tage später treffen wir Alicia Jukuskaite, die gerade einen Dokumentarfilm über den Holocaust abgeschlossen hat. Ich möchte das etwas präzisieren. Für mich ist das kein Film über den Holocaust. Es ist ein Film über die Litauer. Anders gesagt, über die Gesellschaft, die 1941 in Litauen existierte. Tatsächlich habe ich sehr viele Jahre über den Holocaust recherchiert. Und ich habe dabei unglaublich viele Litauer getroffen, die sehr unglücklich sind, deren Leben gebrochen ist, die bis heute nicht ohne Tränen darüber reden können. Und das waren Menschen, die das vielleicht nicht benennen können, aber sie haben verstanden, dass es ihre Mitbürger waren, die getötet worden sind. Vitano und ich schauen uns den etwa einstündigen Film am Computer in der Produktionsfirma an. Irina kennt die Dokumentation schon. Es gab aber bislang noch keine öffentliche Vorführung. Eine Litauerin erinnert sich, wie vom Ghetto kam eine Junge, hat ein bisschen nach Essen gefragt und sie hat ihr Brot gegeben, Milch, rote Beete. Und dann wurde beim Eingang ins Ghetto zurück das jüdische Mädchen gefragt, woher hast du das bekommen? Und er hat gesagt, von der Futter Melnitskaite. Und dann diese litauische Frau oder damals Mädchen wurde auch verhaftet, weil sie Juden geholfen hat und Essen gegeben hat. Mir war es auch sehr wichtig, dass die Zeugen gezeigt halt als gute Leute. Es steht ihnen im Gedächtnis, was da geschehen ist und sie rechtfertigen das nicht. Sie sprechen darüber mit schauderhaft und das zeigt die Menschlichkeit der Leute hier in Litauen. Erinnert sich eine Zeitzeugen, wie sie zum Erschießung gebracht worden sind, die Menschen, erstmal die Männer, und die waren oft ohne Kleidung oder nur mit Unterwäsche. Und dann danach kamen Frauen und Kinder, und dann die Frauen haben oft die Kinder getragen. Dann ganz am Ende so alte Menschen, die nicht laufen konnten, die wurden dann im Wagen dahin gebracht. Man muss sich an alles erinnern, um keinen Eichmann in sein eigenes Herz hineinzulassen. Ich habe den Film inoffiziell schon mehrfach gezeigt, für verschiedene Altersgruppen. Und ich kann sagen, junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren nahmen diesen Film gut an. Bei den Alten gab es hin und wieder Reaktionen in der Art, wie man bei uns sagt, den Buckligen wird erst das Grab gerade biegen. Eine Zeitzeugin hat gesagt, die Deutschen haben gefilmt, die Litauer haben geschossen und das war dann auch so gewollt, der Welt zu zeigen, auch von den Nazis, dass die Litauer schießen. Keiner hat Geld für den Film gegeben. Wir haben uns einige Male an das Kulturministerium gewandt. Für andere Filme wurde Geld zur Verfügung gestellt, aber für diesen Film keine einzige Kopeke. Das Filmstudio hier gab so viel es konnte. Mein Produzent glaubte an meine Idee. Also halb umsonst, halb irgendwie, so wurde dieser Film gemacht. Nachdem Irina ihre Mutter verloren hatte, ging sie zu ihrer Tante. Mit ihr und den Großeltern musste sie im Sommer 1941 als 13-Jährige in das Ghetto von Kaunas ziehen. Wir haben eine Wohnung gefunden, ein Zimmer, ein Ort, wo man schlafen kann. Und wir sind dort geblieben und der Zaun wurde zugemacht, das Ghetto wurde geschlossen am 15. August 1941. Fast 30.000 Menschen wurden hier zusammengepfercht. Als die Nazis das Areal aufgaben, brannten sie alles nieder. Heute ist es wieder ein normales Wohngebiet. Ein- und zwei Familienhäuser mit gepflegten Vorgärten reihen sich aneinander. Ein kleiner Gedenkstein, aufgestellt nach der Sowjetherrschaft, erinnert an das Ghetto. Man kann ihn leicht übersehen, denn er steht an der Gabelung zweier stark befahrener Straßen. Ich habe auf dem Flugplatz gearbeitet, in der Nachtschicht. Und dann mussten wir auf den Flugplatz gehen, es war wahrscheinlich 5-6 Kilometer. Und dann zurück am Morgen. Und natürlich hat man nichts zu essen bekommen oder sehr, sehr wenig. Und da bin ich Dystrophiker geworden, ich konnte nicht mehr gehen. Und 6 Wochen bin ich im Bett gelegen, aber ich habe es überlebt. Freunde meiner Eltern haben mir eine Arbeit gefunden in den Werkstätten, die gegründet wurden im Ghetto. Und ich habe in der Spielzeugabteilung gearbeitet, wo wir Spielzeuge für die deutschen Soldaten und ihre Kinder machten. Aus dem Material von den ermordeten Juden. Wir haben die Koffer, haben wir die Scheiben gemacht für die Hände, für die Füße, damit die Puppe sich bewegt. Und die Kleider der Getöteten haben wir für die Puppen, die Kleider genäht und so weiter. Nach der Arbeit traf sich Irena manchmal mit Gleichaltrigen. Ein Freund konnte ein Grammophon ins Ghetto schmuggeln. Gemeinsam hörten sie Mendelssohn, Mozart und Beethoven. Zeitweilig konnte Irene eine Untergrundschule besuchen. Bis heute erinnert sie sich an den Deutschunterricht und die Balladen von Schiller. Noch eindringlicher blieben diese Lektionen in ihrem Gedächtnis. Die größte erlebte die 13-Jährige am 28. Oktober 1941. Alle mussten heraus und wir standen dort in Kolonnen und warteten, bis Rauka mit seinen Gehilfen kommt und sagt, links oder rechts. Helmut Rauka, 1908 im Vogtland geboren. Einer der berüchtigsten Massenmörder in Litauen. Er trat 1931 der NSDAP bei und arbeitete in verschiedenen sächsischen Polizeibehörden. Im Range eines SS-Hauptscharführers kam er im Sommer 1941 als Mitglied des Einsatzkommandos 3 nach Kaunas. Ich habe dem Rauka in die Augen geguckt. Ich glaube, ich habe ihn wahrscheinlich hypnotisiert, weil ich habe meine Großeltern, Großmutter auf einer Seite, der Großvater auf der anderen, und ich habe ihn so angeguckt und dann habe ich gehört, wie er sagt, das Mädel hat schöne Augen. Und hat mich auf die gute Seite geschickt. Und wahrscheinlich hat er meine Großeltern nicht bemerkt. Und dann habe ich sie geschleppt, wie verrückt. Und meine Großmutter sagt, mein Kind, laufe nicht, ich kann nicht. Sag ich, nein, du musst laufen. Und ich habe sie zur guten Seite geschleppt. Und sie sind am Leben geblieben in diesem Augenblick. Das war ein schrecklicher Tag, als wir zurückkamen von der Aktion. Alle haben ihre Verwandten verloren. Es war so ein Gewein im ganzen Ghetto. Es war schrecklich. Der Selektion vom 28. Oktober 1941 fielen 9.200 Menschen zum Opfer. Darunter 2.920 Frauen und 4.273 Kinder. Sie wurden zum 9. vorgetrieben und dort unter Aufsicht Raukas getötet. Rauka entkam nach Kriegsende einer gerechten Strafe und konnte mehr oder weniger unbehelligt bis 1982 in Kanada leben. Ein Jahr später, kurz nach seiner Auslieferung nach Deutschland, starb er. Irenas Großmutter starb 1942 im Ghetto Kaunas, unterernährt und krank. Der Großvater wurde 1944 ermordet. Ich glaube, dass die Beteiligung der Litauer am Holocaust recht aktiv gewesen ist. Arūnas Bubnys, Historiker, Direktor des Litauischen Zentrums zur Erforschung von Genozid und Widerstand. Ganze Polizeibataillone, aber auch die örtliche Polizei sowie Hilfspolizisten wurden herangezogen. Sie haben die Verhaftung der Juden vorgenommen. Sie haben die Ghettos bewacht. Sie waren an den Massenermordungen beteiligt. Hier ist ein Bild, das im Ghetto in der Erde lag. Das habe ich meinem Freund gegeben. Hier ist es sogar meine Anschrift hier. Meinem lieben, lieben Jascha zur Erinnerung an deine Irena, 2. September 1943. Zwei Monate später organisierten nichtjüdische Freunde ihrer Eltern Irenas Flucht aus dem Ghetto. Sie verschafften der 15-Jährigen Papiere einer gleichaltrigen Litauerin. Irena musste das Ghetto mit einer der regulären, aber bewachten Arbeitsbrigaden verlassen. Und dann musste ich von der Straße aus der Kolonne herausgehen. Und das war der gefährlichste Augenblick. Denn Litauer haben uns begleitet und sie konnten uns sehr leicht erschießen. Das war der schrecklichste Augenblick, denn du konntest ganz leicht erschossen werden. Irena gelang die Flucht. Doch ihre Kontaktperson war nicht mehr am vereinbarten Ort. Irena musste allein durch die Stadt zum Haus ihrer Retter gelangen, einer Familie mit zwei kleinen Kindern. Am nächsten Morgen saß das Mädchen im Zug nach Vilnius, wo sie niemand kannte. Sie hieß jetzt Irena Trigite und sollte halb illegal weiterleben. Dank ihres perfekten Litauisch fiel sie nicht auf. Jeder Retter ist ein Held, er riskierte sein eigenes Leben und das Leben seiner Kinder. Ich war in einigen Familien, die mich gerettet haben. Das sind alles heilige Menschen. Ich kam nach Hause und sehe, da ist ein fremdes, schwarzhaariges Mädchen. Dann fragte ich die Mutter, was ist das für ein Mädchen? Sie antwortete mir, das ist deine Schwester. Und weiter hat sie nichts erklärt. In der Familie von Stefania Ladigiene lebte Irena bis 1946. Ihre Geschwister Benediktas und Maria sind einige Jahre jünger als sie. Wir treffen sie in ihrem Garten am Stadtrand von Vilnius. Es ist schon etwas Besonderes, wie mutig meine Mutter war, dass sie all die Menschen zu sich nahm und ihnen eine Bleibe anbot. Irena war ja nicht die Einzige. Wir wussten damals nicht, dass sie eine Jüdin ist. Wir dachten, sie ist vielleicht eine Waise. Ich fühle, dass sie meine zweite Familie sind. Und ich bin ihnen sehr, sehr treu. Und ich werde alles für sie machen. Und wirklich, sie sind mir heilig. Ihre Güte und Menschlichkeit war ganz erstaunend. Und sie war auch dem Geiste nach auch meiner Mutter ähnlich. Nur meine Mutter war nicht religiös und sie war katholisch. Und das brachte mich dazu, dass das Wichtigste ist Liebe. Wir sind in Vilnius unterwegs. Irena und Vitane zeigen mir einige Orte, die für sie wichtig sind. Wir sind jetzt in der Altstadt, in der Straße von Lida oder Lidos Gatwe auf Litauisch. Und hier ist eine Gedenktafel, auf der auf Litauisch und auf Hebräisch steht, dass am 7. September 1941 in dieser Straße wurden über 2000 Juden zusammengetrieben, die später ermordet worden sind. In der Nazizeit habe ich es vermieden, mit Menschen zusammen zu sein. Ich ging nur zur Arbeit und zurück. Und da kannte man mich schon. Aber sogar als Gäste kamen, ging ich in mein Zimmer. Ich war sehr selten mit allen zusammen. Wir sind jetzt vor dem Eingang, vor dem Tor vom kleinen Ghetto von Vilnius. Und hier steht eine Tafel. Diese Tafel auf Litauisch und Hebräisch geschrieben steht hier vom 6. September 1941 bis zum 29. Oktober 1941 war der Eingang von dem kleinen Ghetto von Vilnius und durch dieses Tor wurden mehr als 11.000 Juden zum Tode herausgetrieben. Das ist die Subačovstraße. Hier war das Waisenhaus, wo ich gearbeitet habe. Hier ging ich immer, das war meine Strecke. Von zu Hause kam ich hierher immer. Auf jeden Fall beobachte, dass immer Tafeln stehen und Gedenkstätten, dass es wirklich ein lebendiger und aktiver Erinnerungsprozess ist. Und ich finde das sehr gut, dass das nicht abgeschlossen ist und das weiter aktiv ist und betrieben ist. Und mit jeder Tafel, die nach und nach entsteht, freue ich mich. Ich finde das sogar auf eine Art noch besser und natürlicher, als wenn alles auf einmal stehen und erstarren würde. Und auf diese Art ist das so eine aktive und lebendige Erinnerung. Die Juden Litauens haben am meisten unter dem Regime der Nationalsozialisten, unter ihrer Politik und unter den litauischen Kollaborateuren gelitten. Mehr als 90% der Juden, die bis 1941 in Litauen lebten, sind während des Krieges und der Okkupation ermordet worden. Über 200.000 Juden starben während der dreijährigen deutschen Besatzung in Litauen. Die Nazis inhaftierten darüber hinaus 90.000 nichtjüdische Litauer in Konzentrationslagern oder verschleppten sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Das haben später auch andere gesagt, aber ich glaube, ich habe es als Erste gesagt, dass um 1.000 Menschen zu töten, braucht man nur 2 Männer mit Gewehr und sie riskieren nichts, nur ihre Seele. Und um einen Menschen zu retten, muss man das Heldentum sehr, sehr viele Leute riskieren ihr Leben und das Leben ihrer Familie. Und es gab wirklich wunderbare Leute. Und was ich verstanden habe, auch vielleicht später, dass das sehr, sehr wichtig war, weil es ist wichtig, nicht nur am Leben zu bleiben, man muss auch geistig, man muss eine gesunde Seele haben. Jeigu kalbėt apie, sakykim, tuos, kurie jau oficialiai pripažinti, tarkim, kurie Yad Vashem... Unter den Rettern, die offiziell von Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern anerkannt sind, gibt es fast 800 aus Litauen. Und nach dieser Zahl nimmt Litauen einen ziemlich vorderen Platz in Europa ein. Wenn ich mich nicht irre, ist es der 6. Platz. Also, auf der einen Seite war man ziemlich aktiv am Holocaust beteiligt, auf der anderen hat man auch sehr engagiert Juden gerettet. Es gab viel mehr Retter und Leute, die helfen wollten und geholfen haben. Einige mehr, einige zeitweilig, aber jedes gute Wort, jedes Stückchen Brot war damals etwas ganz Besonderes. Und man muss das zu achten verstehen. Von litauischen Einwohnern, aber von Litauen, meistens von Litauen. Und darum ist es sehr falsch, wenn man versucht, ein Volk zu beschuldigen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Familiennamen zurückgenommen. Denn alle sind umgekommen, jemand muss bleiben. Irenas Freude über die Befreiung durch die Rote Armee im Sommer 1944 währte nicht lang. Binnen kurzem deportierten die neuen Besatzer missliebige Personen samt ihrer Familien gen Osten. Tausende Litauer kämpften mit der Waffe für die Unabhängigkeit ihrer Heimat. Die als Waldbrüder bezeichneten Kämpfer wurden von der Bevölkerung tatkräftig unterstützt. Eines Tages wurde Stefania Ladigiene, Irenas Mutter, verhaftet. Der 14. März 1946, da kamen die NKWD, sie waren, glaube ich, zivil. Und sie haben gesagt, sie ist verhaftet. Sie hat sich sehr ruhig verabschiedet. Das war natürlich ein Schock. Ich glaube, es war am Abend, aber ganz genau könnte ich jetzt die Zeit nicht bestimmen. Im litauischen Sonderarchiv, das die Dokumente des sowjetischen Geheimdienstes verwaltet, finden wir Stefanias Akte. Hier ist der Aktendeckel für die verhaftete Stefania Ladigiene. Hier steht drauf: Beschluss über die Verlängerung der Untersuchung vom 15. Juli 1946. Nachdem die Mutter verhaftet wurde, ich bin zu Snieczkus gelaufen, denn ich kannte ihn. Er war der erste Sekretär der Kommunistischen Partei, dass er helfen soll, dass sie verhaftet ist. Und er hat angerufen, NKWD dann, und er hat mir dann gesagt, sie ist ein sehr würdiger Mensch, aber sie ist ein Feind. und ich kann dir nicht helfen, du sollst selbst aus dem Haus weggehen. Ich habe gesagt, ich laufe nicht von einem sinkenden Schiff. Hier ist ein Vermerk vom 18. Juli 1946. Hier steht, Ladigene hat während der deutschen Okkupation verfolgte Bürger gerettet. Darunter auch Irena Weisaitl. Das war ein sehr großes Gefängnis. Und man hat die Verhafteten hierher gebracht vor der Verbannung, bevor sie deportiert wurden. Da saßen sie dann in diesem Gefängnis. Und ich glaube, wir sind irgendwo dort gestanden. Aber ich würde nicht darauf schwören. Jetzt weiß ich schon nicht mehr so genau. Der Haftort liegt auf einer Anhöhe über der Stadt. Ursprünglich war es ein Kloster, das die sowjetischen Besatzer in ein Gefängnis umfunktionierten. Hier hat Irena Weisaitl viel Zeit verbracht. Sie stand wie viele andere stundenlang an, um für die Inhaftierten ein paar Lebensmittel oder Kleidungsstücke abgeben zu können. Sehen durfte die 18-jährige Stefania nicht. Hier steht das Urteil im Namen der UdSSR vom 11. November 1946. Militärtribunal der Truppen des MWD der litauischen SSR in geschlossener Sitzung. Das ist ein Gruppenurteil mit 8 Angeklagten. Und hier steht es, Stefania Ladigene und andere wurden zu 10 Jahren Freiheitsentzug mit anschließendem Entzug der staatsbürgerlichen Rechte und Konfiskation des Eigentums verurteilt, laut dem Artikel 58.1a. Landesverrat. Straftaten zum Nachteil der militärischen Stärke der UdSSR, ihrer staatlichen Unabhängigkeit oder der Unverletzlichkeit ihres Territoriums. Stefania hatte den Unabhängigkeitskampf ihrer Landsleute gegen die sowjetische Besatzung unterstützt, indem sie Medikamente beschaffte und weitergab. Irena hat den Moment, als ihre Mutter aus dem Gerichtsgebäude geführt wurde, noch genau vor Augen. Man hat sie zurückgebracht in den Wagen und ich stand hinter der Tür und das Auto fing an zu fahren und ich lief nach dem Auto. Wie verrückt, ich habe so geschrien. Man kann nichts machen. Schreckliches Gefühl. Und ich bin gelaufen, bis das Auto verschwunden ist hinter der Ecke. Ein schreckliches Moment, ja. Hilflos, kannst nichts machen. Lietuvos žmonių patyrimas dviejų okupacijų. Die Erfahrung zweier Okkupationen ist für die Bürger Litauens sehr unterschiedlich. Den ethnischen Litauern ist die sowjetische Okkupation stärker im Gedächtnis geblieben. Denn sie war nicht nur wesentlich länger als die deutsche Okkupation, die ethnischen Litauer erlitten unter dem sowjetischen Regime auch einen größeren Schaden als unter dem nationalsozialistischen Regime. Das ist statistisch belegt. Die sowjetische Besetzung Litauens dauerte 46 Jahre. Allein zwischen 1944 und 1953 wurden 186.000 Litauer inhaftiert und weitere 118.000 nach Sibirien deportiert. In den Haftlagern und Verbannungsregionen starben fast 50.000 von ihnen. Im bewaffneten Kampf kamen über 20.000 Partisanen und ihre Helfer ums Leben. In einem kleinen Park am Fluss Neris, der Vilnius teilt, befindet sich ein beinahe unscheinbarer Hügel. Man könnte ihn für eine natürliche Erhebung halten. Wir umrunden ihn und stoßen auf eine Treppe, die nach unten führt. Wenig später stehen wir vor dem Eingang einer Grabkammer. Das müsste von 10 bis 18 Uhr heute geöffnet sein. Na, schade. Das zu ist. Also es stand eine Telefonnummer, ich könnte anrufen oder so und gucken, wenn sie jetzt hier direkt um die Ecke sind, sie aufschließen. Labe Diana, Mes stovim priešais kolumbariumą ir klausimas yra toksai, norėtumėm apsilankyti, ar jūs galėtumėt atrakinti? Buvo užbaigtas kliūtinė mozaika, pripuošė kupolą viršų. Auf dem Gelände der heutigen Parkanlage, erfahren wir von dem herbeigeeilten Geschichtsstudenten, hatte der sowjetische Geheimdienst in den Nachkriegsjahren mehr als 700 Tote verscharrt. Sie starben im Gefängnis unter der Folter oder wurden dort erschossen. In den 90er Jahren wurden die Toten exhumiert, aber nur 55 konnten identifiziert werden. In der Gruft unter dem Hügel liegen die sterblichen Überreste nun in kleinen Zinksarkophagen zur ewigen Ruhe übereinander gebettet. Jedes Jahr am 14. Juni, dem Tag der ersten Massendeportationen im Jahr 1941 nach Sibirien, gedenken die Litauer ihrer. Sie konnte nicht aussteigen aus dem Zug, ich erinnere mich sehr gut, denn sie war ganz krank nach einem Typhus. 1957 kam Stefania Ladigiene nach Vilnius zurück. Sie war 56 und hatte 10 Jahre Gulag und 1 Jahr Verbannung hinter sich. Sie hat sich nicht verändert, nur sie wurde schwächer. Sie ist vielleicht, wie sie selbst sagte, sie ist viel reicher geworden. Sie hat so viele wunderbare Menschen gesehen. Sie hat doch vieles erzählt. Sogar die Aufseher, die hatten auch Achtung vor ihr. Sie war so ein Mensch, von dem man nicht, man musste vor ihr Achtung haben. Sie war voller Würde. Und dann musste sie ins Krankenhaus gehen. Und natürlich war ich im Krankenhaus die ganze Zeit, mit ihr auch. Und die anderen Kinder waren da. Ich habe ihre Hand genommen, sagte sie, dass sie ist glücklich, dass ich wieder da bin. Sie fühlt sich sicherer, wenn ich da bin. Es war für mich so ein, es war ein Bezeugnis, dass sie mich auch liebt, wissen Sie. 1967 starb Stefania Ladigiene, Irenas zweite Mutter. Während der Haftjahre ihrer Mutter hatte Irena ein Studium der litauischen Sprache und Literatur begonnen und war prompt in Schwierigkeiten geraten. KGB war hinter mir und sie wollten, dass ich ein Informator werde. Und ich wollte kein Informator werden, sogar wenn man mich nach Sibirien schickt oder erschießt, ich würde kein Informator werden. Das war so mein Bewusstsein. Und dann habe ich den Rat bekommen und ich hatte Verwandte in Moskau, dass ich Vilnius verlasse, damit ich die KGB loswerde. Tatsächlich gelang es Irena, das Interesse des Geheimdienstes an ihr zu zerstreuen. Litauisch wurde jedoch in Moskau nicht gelehrt, daher besann sie sich auf ihre guten Deutschkenntnisse. Ja, und darum habe ich eigentlich Germanistik studiert, weil ich konnte konkurrieren. Und ich habe nie solche Gefühle gehabt, dass ich die Nazis mit der deutschen Sprache identifiziert. Nach dem Diplom promovierte Irena Anfang der 60er Jahre in Leningrad über die späte Lyrik Heinrich Heines und unterrichtete Jahrzehnte an der Pädagogischen Universität in Vilnius. Immer unter der Gefahr, aus der Universität herausgeschmissen zu werden. Die wollten manchmal, dass ich einen Brief unterschreibe, zum Beispiel gegen Solzhenitsyn oder Pasternak oder gegen die Tschechoslowakei oder sowas. Aber sie wussten schon, dass ich nichts unterschreibe. Ich hatte Angst, aber was kann man tun? Es gibt Sachen, wo man Angst hat. Das habe ich von Ladigiene gelernt, das habe ich von meiner Mutter gelernt und von vielen anderen. Und von meinen Rettern. Man muss manchmal die Angst überwinden, wenn man Mensch bleiben will. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit den Studenten. Und ich habe dann eine Medaille von den Studenten bekommen später. Für den Geist der Freiheit in dem sinkenden Titanic. Prie jūros miega sesės trys. Am 23. August 1989 spielten alle Radiostationen des Baltikums das Lied »Wache auf, Baltikum« in lettischer, estnischer und litauischer Sprache. Das Lied von den drei Schwestern, die am Ufer des Meeres leben, wurde eigens für diesen Tag geschrieben. Über 2 Millionen Menschen waren auf den Beinen und bildeten eine 600 Kilometer lange Menschenkette durch alle drei Republiken. Von Vilnius über Riga bis Tallinn. So wollten sie die Welt an den 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes und den Verlust ihrer nationalen Unabhängigkeit erinnern. Man musste die Angst vor der Sowjetunion auch überwinden, das war nicht so einfach. Denn sie war auch in unserem Blut, unter der Haut, nicht? Wenn man später mit anderen gesprochen hat, die meisten sagten, ja, ich war in dieser Menschenkette in diesem einen Tag. Und man hatte schon sehr großes Gefühl so der Gemeinschaft. Und das war ein schöner, großer Moment. Es war eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Wir fühlten, dass wir die Geschichte machen, dass wir selbst Anteil nehmen an der Geschichte. Am 24. Februar 1990 fanden die ersten freien Wahlen in Litauen statt. Sie endeten mit einem überzeugenden Sieg der Unabhängigkeitsbewegung Sąjūdis. Am 11. März verabschiedete das Parlament eine Erklärung über die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens gegen den ausdrücklichen Willen der Moskauer Führung. Wir sind am Fuße vom Fernsehturm, wo die Ereignisse am 13. Januar 1991 stattgefunden haben. Vitane Muschik hat mit vielen anderen den strategisch wichtigen Ort vor der Besetzung durch sowjetische Spezialtruppen geschützt. Anfangs war es beinahe ein Volksfest, obwohl es bitter kalt war. Man entzündete Lagerfeuer, sang und tanzte. Anwohner brachten heiße Getränke und Speisen. Am Abend des 13. Januar rückten Panzer vor. 14 Menschen starben. Das Schrecklichste so bei den Ereignissen ist so diese schreckliche Annähern, Anrücken von Panzern oder Panzerkolonnen, diese Geräusche. Also das war schon etwas, was sehr erdrückend war und sehr bedrohlich klang und dann wirklich vermittelte das Gefühl, ja, fängt jetzt Krieg an oder nicht. Am 8. Februar 1991 plädierten 85% der Litauer in einer Volksabstimmung für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit. Die sowjetischen Truppen mussten Litauen verlassen. Die stärkste Kraft in dieser Zeit war die Bewegung Sąjūdis, an deren ersten Kongress Irena Veisaitė teilnahm. Das war ein großes Ereignis, ein historisches Ereignis. Ich erinnere mich, ich bin dort gesessen. Und zum ersten Mal konnten Leute sprechen über den Gulag, über ihre Leiden, über alles. Und da sitze ich da und plötzlich fällt mir der Gedanke ein, warum sitze ich hier? Niemand erwähnt die Leiden meiner Mutter. Niemand denkt daran, dass auch so viele über die Nazizeit und niemand erinnert sich daran. Und dann denke ich, nein, ich darf nicht egoistisch sein, weil zum ersten Mal können Leute sprechen und da können sie nicht an die anderen denken, weil doch die Juden die anderen waren. Zwanzig Jahre später griff das Ensemble der Kammerspiele in Kaunas das Thema Holocaust auf. Schauspieler und Regisseure waren zu der Auffassung gekommen, dass es endlich an der Zeit sei, darüber ein Theaterstück zu machen. Sie diskutierten mögliche Varianten und beauftragten ihre Kollegin Daiva Čapauskaitė, den Stoff zu entwickeln. Ich bin toks visiškai tipinis lietuvis, kuris anksčiau nebuvau susidūrusi su šia tema. Als ganz typischer Litauer hatte ich mit diesem Thema vorher nichts zu tun. Es hat mich nicht berührt. Ich habe einen sehr interessanten Weg der Erkenntnis hinter mir. Von völliger Gleichgültigkeit zu einem schmerzhaften Begreifen. Daiva schrieb ein Jahr an dem Stück, versuchte verschiedenen Facetten der Geschichte gerecht zu werden. Den jüdischen Opfern, den litauischen Kollaborateuren und Beobachtern, aber auch den Rettern. Es ist das erste Stück dieser Art in Litauen überhaupt. Im November 2011 hatte Tag und Nacht Premiere. Irene hat es sich sofort angeschaut. Sie hat es sehr ehrlich gezeigt und sehr aufrichtig und mit Schmerz. Sie hat wirklich Mitgefühl und hat die Tragödie verstanden. Und ich denke, es ist nicht nur eine Tragödie der Juden, es ist auch eine Tragödie der Litauer. Ich glaube, das Publikum war betroffen. Alles in allem haben wir wohl mehr positive Urteile gehört. Was aber interessant ist, die Kommentare im Internet. Darin konnte man alles Mögliche finden. Es gab Empörungen und Anklagen bis hin zu Vaterlandsverrat. Und direkt an mich gerichtet, warum sind die Litauer so schlecht und die Juden so gut dargestellt? Und überhaupt, warum schreibe ich nicht ein Stück über die Verbannung in der Sowjetunion, wo Litauer die Opfer waren? Man sagt immer, man darf das nicht vergleichen. Natürlich sieht man den Unterschied, aber man kann das vergleichen. Die Leiden der Menschen waren schrecklich. Und das sind unmenschliche Regime. Unmenschliche Regime. Labai yra įsitvirtinęs Lietuvoj tas to dvigubo genocido teorija. In Litauen ist noch sehr stark die Theorie vom doppelten Genozid verankert. Das ist unser Genozid und das ist euer Genozid. Es gibt kein Verständnis dafür, dass es ein gemeinsames Unglück ist. Stattdessen tauziehen, wer den größeren Schaden davongetragen hat. Wir wurden nach Sibirien transportiert, deshalb ist unser Unglück größer. Das ist eine völlig unnormale und zu keinem Dialog führende Abtrennung vom Unglück der anderen. Für jeden ist sein Leiden das Größte. Ich kann nicht eine Frau oder eine Familie, die aus der Wohnung gerissen wurde und in Viehwaggons dann nach Sibirien gebracht habe, sagen, ach, die haben nicht so gelitten wie die, die nach Auschwitz gingen und in die Gaskammern kamen. Ja? Also es ist ein Unterschied. Aus dem Gulag sind doch manche zurückgekommen. Ich kann nicht sagen, dass sie weniger oder mehr gelitten haben. Wenn sie redet über die Geschichte, sie polarisiert nie und dadurch, dass sie sowohl Juden als auch Litauerin ist, sie kann einfach das sagen und dadurch verbindet sie Leute und sie ermutigt alle einfach ja, zu sehen, wie es war, was es war, das zu benennen ja, und weiterzuleben. Und das andere, was mich bei Irena berührt hat, Toleranz. Und bei ihr habe ich auch gespürt und gesehen, sie spricht nicht von Toleranz, sondern sie lebt es vor. Und nun stehe ich hier in Weimar. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. An der Wiege des deutschen Sturm und Drangs, der Weimarer Klassik, der Aufklärung und des Humanismus. Zum ersten Mal komme ich in die Stadt von Goethe und Schiller, von dem Licht, Hoffnung und Glaube an den Menschen ausgegangen sind. Ich versuche bis jetzt, die existenziellen Folgen meines Jahrhunderts für das Heute zu begreifen. Was waren das für Menschen, die zu Vollstreckern, Zeugen und Opfern der Tragödien des 20. Jahrhunderts wurden? Wie entwickelt sich das Schicksal ihrer Nachkommen? Mit dieser Frage versuche ich mich durch meine ganz persönliche Erfahrung auseinanderzusetzen. Ein zweifaches Erbe. Irena Wesseite und ihre Mütter. Sie hörten ein Feature von Meinhard Stark. Es sprachen Walter Gontermann, Matthias Lühn, Sigrid Burgholder, Ilse Strambowski und Ulrich Marx. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anna Dein. Regie Susanne Krings. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.